Dieser Tonträger ist meinem Freund und Kameraden Ronny Klein gewidmet, der 2 Tage vor diesen Aufnahmen tödlich verunglückt ist. Ich bedanke mich nochmal für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, kommt alle gut nach Hause und gehen wir noch mal rein. Er ging von uns mit 20 Jahren, viel zu früh für einen wie dich. Doch bleiben deine Worte, deine Ziele stets im Herzen, wir vergessen dich nicht. Wenn ich nur einen Wunsch begehe, ich dreh die Zeit noch mal zurück, möchte meinen Freund wiedersehen, doch ich weiß, ich hab kein Glück. Des Lebens Wege sind unergründlich, viel zu oft fragt man, warum er durch die Seele geht es stündlich, ach, wenn es nur ein schlechter Traum wäre. Wenn ich nur einen Wunsch bekäme, ich dreh die Zeit noch mal zurück, möchte meinen Freund wiedersehen, doch ich weiß, ich hab kein Glück. Deine Eltern, deine Freunde stehen völlig sprachlos da. Kannst nicht fassen, wollst nicht verstehen, was am 21. August geschah. Wenn ich nur einen Wunsch bekäme, trete ich die Zeit noch mal zurück. Möchte meinen Freund wiedersehen, doch ich weiß, ich hab kein Glück. Und dein Tod riss tiefe Wunden, die nur heilen kann die Zeit. Warum trifft es stets die Jungen? Warum traf uns dieses Leid? Wenn ich nur einen Wunsch bekäme, dreh ich die Zeit noch mal zurück. Möchte meinen Freund wiedersehen, doch ich weiß, ich hab kein Glück. Warum traf uns dieses Leid? Warum?